sich aus. Möchte nicht glauben, noch etwas von uns. Und sei es nur ein fröhliches Wort. Doch Musikanten, die packen schnell ein, denn es geht weiter, geht fort. Mädchen, ihr gehört wohl zu uns, wie wir gehören zu unserer Musik. Wir trinken zusammen in der